der Suche nach der Beute. Wische ich mich unter die Leute und fahre mit dem Zug, angetrieben durch das Blut, was ich in Gedanken sehe. Heute suche ich eure Nähe, bis ich das Opfer erspähe. Dann folge ich ihm auf Schritt, es bekommt davon nichts mit. Doch wenn der Moment sich ergibt, durch die Beute am Genick, schleif sie mit in eine Ecke. Ich halte sie K.O., mach es so, damit mich keiner entdeckt. Operiere ich verdeckt wie eine Schattengesellschaft, so dass keiner etwas sieht. Befördere die Beute zum Ziel, das Ziel. Eine alte Fabrik dort, wo es keine Menschen gibt. Schlag ich mein Lager auf, tote Körper hier zuhauf. Doch ich fühl mich wie zu Haus. Mach deine Augen weit auf, sieh dir den Schrecken genau an. Das wird das Letzte, was du siehst. Denn mein Spezialgebiet liegt in der Folterhöhle. Kurz, du steckst im Höllenschlund gefangen. Und ich fange bald an, mit dir meinen Spaß zu haben. Übersät mit tausend Maden. Vergammel. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter das Opfer mit den Klingen aus dem schwarzen Koffer. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter im Kerkermord. Fantasie werden immer stärker. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter das Opfer mit den Klingen aus dem schwarzen Koffer. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter im Kerkermord. Fantasie werden immer stärker. Meine Schnitte gehen tief bis runter auf den Knochen. Doch wer das Blut liebt, schneidet immer weiter rein. Abgeschlachtet wie ein Schwein werden Leichen von mir zerfetzt. Das wird die Klinge angesetzt. Und was kommt als nächstes? Deine Sprache versteckt es. Also ein abgesägtes Bein. Neben dir liegen sie's. Die Narkose, sie wirkt, bevor du stirbst. Sollst du alles, alles, alles mitbekommen. Na, legst du auf Beton. Kurz Krämpfe, die dir kommen. Denn du hast es bemerkt. Auch deinen Arm, den gibt's nicht mehr. Ich hab ihn dir geraubt. Und für die Klinge zum Bauch schneid ihn dir langsam auf. Hol die Eingeweide raus. Du bist noch bei Bewusstsein. Und dir sollte bewusst sein, dass du das nicht überlebst. Die Krankheit, die mich bringt, ich mach das unüberlegt. Im Serienmörder-Style und unentwegt. Denn ich hasse, hasse, hasse alles, alles, was lebt und auf zwei Beinen geht. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter das Opfer mit den Klingen aus dem schwarzen Koffer. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter im Kerkermord. Fantasie werden immer stärker. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter das Opfer mit den Klingen aus dem schwarzen Koffer. Folter, Methoden. Und dein Blut ist drauf zu Boden. Ich folter im Kerkermord. Fantasie werden immer stärker.